Chille Rap, bin in Adern Adrenalin. Bad wie der Venom, Formation, Money Rain, Bataillon. Start den Krieg, Dämonenblut in meinen Venen. Komm aus der Hölle, sie nennen mich Diego San, Satan Sohn. Bombe den Vatikan mit den Illuminati, platziere die Panzermine. Kampfmaschine, Bitch, deine Bitch, Mama geht down. Ich steck rein von hinten, Assassine. Rolle mit der Chopper, Dollars in dem Koffer, brenne so wie Molotov. Ride wie der Ghost Rider, mach ein illegales Money, dickes Business, wiege die Bullen, mich bekomme nicht einmal die Profiler. Was hat dich das Alibi? Baller Nasen wie Charlie Sheen, verstecke die Bubbles in den Armani Jeans. Zähle meine Dollar Bills, Mutterficker Kilos in den Maserati G. M.A.S. Ich mach Trouble G, wie Van Damme in Double Team. Halt die Pumpkin am Baller, dann bist du Kugeln frisst, Bubble Tea. Du bist Hip-Hop-Größin, doch in Wahrheit bist du selber Savage Groupie Julian. Du bist allerhöchstens King im Madagaskar-Movie. Ich zerficke Germany, die Wake-Penner-Rapper-Szene. Hinterlass Kadaver, so wie in Vietnam US-Armeen. Sun, wenn Money Rain Empire Fire schießt, dann wird Blut fließen, Vampire Diaries. Money Rain Empire, Empire. Kill die Szene, ich will Blut sehen wie ein fucking Vampire. Money Rain Empire, Empire. Renne wie der Ghost Rider, ich baller aus der Tag Fire. Tag Fire. Money Rain, Money Rain, Empire. Money Rain, Money Rain, Empire. Money Rain, Money Rain, Empire. Money Rain, Money Rain. Sniper-Schützen in dem Bungalows mit Präzisionsgewehr. Dragon auf Projektil, 100% Trefferquote. Yeah. Underground-Business für die Agency. Unsichtbar laden, anvisieren, Laserziel. Jetzt im Fake-G's in Schussgefahr. Ich schneid Hälse durch, Motherfucker, ey, der Daywalker-Bitch. Du hast AIDS, weil du mit Baseball am Fix. Gay-Porn-Artist, Sex mit Playmate-Cover-Girls. Deutscher Rap besteht aus Gays, ich ficke diese Hunde. Back in Sale, Underworld. Coca-Dealer, Rossmafia, Motherfucking Money Rain Entertain. Die Packets J sind Heavyweight, wie Cassius Clay. Rollin' Black, Cadillac, Escalade. Ich befehlige die Truppen, alle Männer salutieren, ich komm mit Shotgun an. Kommandant, Diego San, ficke Germany, lege die Szene lahm. Ich habe für die Bitches keine Toleranz. Führe meine Business, Telefonate, Mutterficker, starte den Flieger nach Kuba. 700 Mille, nehme die Kilos, erlege die Steine, verteile in der Hut undercover. Der General mit dem stellenden Buddy, baller die Bullets, alle prallen ab. Die Paparazzo bauen Bilder, gebe keinen Fick, bestelle Bunnies, alle Supermodels werden dazu baller von den Billionaires im Villa-Pool. Ich gebe keine Interviews, Money Rain Soldier. Money Rain Empire, Empire. Kill die Szene, ich will Blut sehen wie ein fucking Vampire. Money Rain Empire, Empire. Renne